Dieses Versprechen ist so angenehm und verführerisch, dass der Gegenentwurf dazu, gesellschaftlicher Wandel, nicht nur unattraktiv wirkt, sondern wie eine Zumutung, eine Attacke auf die ohnehin belastete eigene Lebenswirklichkeit. Mit Hilfe des Agitators kann man sich jedoch sogar selbst als Opfer der Veränderung inszenieren. Jason Stanley zieht eine Parallele zwischen der Republikanischen Partei und der deutschen AfD, insbesondere was die Selbstviktimisierung anbelangt. Während über die historische Aufarbeitung der Brutalität gegenüber den Sklaven in den USA verhandelt wird, versuchen sich Trump-Anhänger zu Opfern der Geschichte zu stilisieren. Auf ähnliche Weise versucht die AfD laut Stanley Stimmen zu gewinnen, indem sie die Aufarbeitung der deutschen Nazi-Vergangenheit als eine Form der Viktimisierung des deutschen Volkes darstellt. Die heutigen Deutschen sind in dieser verqueren Lesart des Faschismus eigentlich die Opfer der Juden, weil die Erinnerung an ihre Taten die Mythologisierung der eigenen Vergangenheit verwehrt. In einer Rede Anfang 2021 in Dresden sprach einer der führenden Köpfe der AfD, Björn Höcke, leidenschaftlich über die Notwendigkeit einer Erinnerungskultur, die uns vor allen Dingen und zuallererst mit den großartigen Leistungen der Altvorderen in Berührung bringt. Höckes Äußerungen über eine Kultur der Erinnerung ist laut Stanley ein Echo auf Heinrich Himmler, der 1937 schrieb: Wir wollen unseren Männern und wollen dem deutschen Volke klarmachen, dass wir nicht eine Vergangenheit von nur rund 1000 Jahren haben, dass wir nicht ein barbarisches Volk gewesen sind, das keine Kultur hatte und dem man deshalb erst Kultur bringen musste. Wir wollen unser Volk wieder stolz machen auf seine Geschichte, wollen ihm klarmachen, ewiger als Rom, das ja erst 2000 Jahre alt ist, ist Deutschland. Dieses faschistische Narrativ findet man in vielen protofaschistischen Ausformungen. Bei Trump heißt es Make America Great Again. Die Retropie von der goldenen Vergangenheit, zu deren Zustand man zurückkehren müsse, wurde von dem polnisch-britischen Soziologen und Philosophen Zygmunt Bauman als Projektion eines Idealzustands in eine fantastische Vergangenheit definiert. Sie ist die andere, bessere Welt des Monomythos. Wie man dorthin gelangt, wer auf dem Weg besiegt werden muss und wie genau der Agitator dies bewerkstelligen will, davon singt die narrative Flöte des Rattenfängers. Der Agitator bietet also etwas unheimlich Mächtiges, eine gute Geschichte. Gleichzeitig greift der Protofaschist alle anderslautenden Narrative aggressiv an. Die Ideologien und Werte der anderen sind danach nicht nur falsch, sondern verlogen, also absichtlich manipulativ gestrickt, um die Menschen zu verführen und die wahren Beweggründe und Machenschaften zu verschleiern. Der Agitator sät das totale Misstrauen gegen jede Erzählung, außer jener vom totalen Misstrauen. Er negativiert die gesamte narrative Sphäre, das kollektive narrative Bewusstsein. Nichts ist wahr, alles ist Betrug. Er selbst indes präsentiert seine eigene Glaubwürdigkeit in einer oft missverstandenen Doppelfigur. Er inszeniert sich als den aufrichtigsten Politiker, nicht obwohl, sondern gerade weil er manchmal lügt und sogar dabei erwischt wird.